Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Fein und Thorsten Frenzel. Ja, auch heute haben wir wieder sehr spezielle Sachen für euch, denn heute können wir uns endlich unserem Herzensthema widmen, E-Payment für Behörden. Da freue ich mich schon, seit wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, drauf. Und heute ist es endlich soweit. Ich bin glücklich. Ja, haben wir gut eingerichtet. Extra für dich heute E-Payment. Ich bin begeistert. Darüber hinaus haben wir einige Veranstaltungen besucht. Dazu wird der Thorsten dann näher ausführen. Wir haben natürlich wieder ein paar News für euch, ein paar Kuriositäten aus der beliebten Kategorie Allerlei haben wir wieder einiges zusammengetragen. Und dann haben wir noch ein weiteres Spezialthema, denn Thorsten hat sich online legitimiert. Das klingt schon mal sehr spannend. Ich bin mal sehr neugierig, was er uns da berichten wird. Das zum wird Abschluss, in der Tat sehr spannend. Ja, und zum Abschluss gibt es wieder mal ein paar Hausmeisterthemen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, legen wir los, oder? Okay, dann fangen wir doch mal an. Thema heute also E-Payment. Was ist E-Payment eigentlich? Unter E-Payment versteht man natürlich in erster Linie elektronische Bezahlverfahren. Ganz klar, das kennt man. Wenn man irgendwo online was einkauft, hat man verschiedene Möglichkeiten, seine Dienstleistungen oder seine Produkte, die man sich bestellt, zu bezahlen. Wikipedia sagt dazu, schön eingedeutscht, elektronisches Geld oder auch kurz E-Geld, Englisch E-Cash, früher sogar Computergeld, digitales Geld oder, Achtung, Cybergeld genannt. Ha, Cybergeld, aber ja, ja. Ich glaube, über diese Definition müssen wir nochmal streiten, weil E-Payment ist ja nicht wirklich Geld, oder? E-Payment ist ja quasi elektronisches Geld, ja, wenn man so, wenn man bezahlt elektronisch mit echtem Geld. Ohne, also, dass man echtes elektronisches Geld. Ohne dass man Scheine oder Münzen in die Hand nehmen muss. Ja, Wikipedia führt weiter aus, dass das E-Geld unterschieden werden muss zwischen elektronischen Zahlverfahren, wie zum Beispiel der Kreditkartenzahlung, wie zum Beispiel aber auch Giropay oder auch die Lastschrift, die man ja mittlerweile online durchführen kann. E-Payment ist also seit Jahren eigentlich auf dem Markt und ist bei den gemeinen Internetnutzern eigentlich auch durchaus anerkannt. Weil, wie blöd wäre denn das, wenn man zu Amazon geht, sich sagt, ich brauche jetzt beispielsweise einen neuen Föhn. Man sucht sich einen Föhn raus, man legt ihn in den Warenkorb, man klickt auf Bestellung und muss dann zur Bank rennen und eine Überweisungsschein an Amazon auslösen. Das wäre ziemlich blöd. Nee, du gehst hin zu Amazon und gibst den Bargeld ab. An der Kasse direkt da. Genau, aber an der Kasse. Ja, soweit zum Thema E-Payment, also seit Jahren schon auf dem Markt. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wozu brauchen Behörden das? Natürlich ganz klar, wir haben in vielen Episoden schon drüber gesprochen, die medienbruchfreie Beantragung von Dienstleistungen. Ja, viele Behörden oder viele Kommunen haben ja mittlerweile so ein Bürgerportal, wo man hingehen kann als Bürger und sagen kann, ich brauche eine Meldebescheinigung, ich brauche eine Geburtsurkunde. Man gibt seine Daten ein oder lässt sie idealerweise sogar von seinem neuen Personalausweis auslesen und möchte diese Dienstleistung dann natürlich im Anschluss auch bezahlen. Und genau das Gleiche, warum soll ich das online machen, meine Sachen beantragen und dann zur Behörde rennen und das bezahlen? Blödsinn also. Darüber hinaus steht das natürlich auch im E-Government-Gesetz des Bundes, auch darüber haben wir schon vor einigen Folgen mal gesprochen, soll also auch für alle Kommunen verpflichtend werden. Im Zuge der Digitalisierung, die ja überraschenderweise doch voranschreitet und den langsam, aber immerhin doch wachsenden E-Government-Angebot bekommt E-Payment natürlich immer mehr Relevanz. Die Angebote von Behördengängen, die man im Internet veranstalten kann, werden immer größer und wie schon gesagt, ein Teil muss bezahlt werden und dafür braucht es einfach sowas. Die Bürger erwarten das natürlich zu Recht, weil sie kennen das halt vom Internet. Ja, sie gehen, wie schon gesagt, zu Amazon und bestellen sich da ihren Föhn, können ihn gleich bezahlen und wollen natürlich eben auch, dass man das direkt bei der Behörde bezahlen kann. Die Frage ist natürlich aber auch, was sagen denn die Behörden dazu? Ja, ich glaube, das ist ziemlich unterschiedlich, was sie dazu sagen, oder? Das kennen wir aus unserem Alltag. Da hören wir immer wieder die verschiedensten Aussagen zu, oder? Richtig, denn es gibt durchaus welche, die das Thema erkannt haben und motiviert und mit Begeisterung dabei sind, weil sie natürlich ihren Bürgern den größtmöglichen Komfort auch anbieten wollen, sprich bürgernah, bürgerfreundlich. Eine zweite Gruppe gibt es noch, die, ja, ich sag mal, die akzeptieren ihr Schicksal mehr oder weniger. Die sehen ein, dass es sowas geben muss, aber machen das eben auch nur, weil es eben Not tut und nicht, weil sie wirklich den Sinn dahinter erkannt haben. Und die dritte, das ist meine Lieblingsgruppe, die verweigern sich der Thematik komplett, unter anderem mit folgenden sehr, sehr schönen Argumenten und Aussagen. Die Bürger kommen eh lieber zu uns ins Amt. Kreditkarte, das hat bei uns eh keiner. Unsere Bürger wollen alle mit Lastschrift bezahlen. Immer. Wir wissen ja nicht, wann das Geld kommt. Das geht nicht. Um Gottes Willen. Nein, niemals. Das sind so die, die mir spontan mal einfallen. Thorsten, hast du noch welche auf Lager? Ja, ich habe da ganz konkret ein Erlebnis aus einem Praktikum, was ich gemacht habe. Und zwar war ich da in dem Praktikum auch in einer Kasse und die arbeiten da mit einem Finanzverfahren, was recht mächtig ist und was viele elektronische Zugangswege hat. Mhm. Unter anderem kann das auch elektronische Kontoauszüge einspielen und verarbeiten und nur noch mit kurzer Sichtprüfung bei Unklarheiten. Und das scheint ja soweit sinnvoll. Genau. Und auf jeden Fall habe ich erlebt, dass jeden Mittag eine Dame aufstand, für anderthalb Stunden verschwand und mit einem dicken Stapel Kontoauszügen zurückkam. Am ersten Tag hat mich das noch gewundert, am zweiten Tag hat mich das noch mehr gewundert und dann habe ich mal den Leiter von der Kasse gefragt und gesagt, sag mal, warum machten die das? Das Finanzverfahren, was sie da einsetzen, das kann das doch alles. Ja, da kam am Ende raus, die gute Frau, das ist die einzige Raucherin im Team und die bekommt keine Rauchpause. Und durch das Abklappern von 5 verschiedenen Banken, um dort Kontoauszüge auszudrucken, kommt sie zu ihrer Rauchpause. In der Arbeitszeit natürlich. Ja, auch so kann man die Leute beschäftigen. Wahnsinn. Also, ich glaube, das unterstreicht einfach nur, wie eingefahren die Kommunen sind. Die wollen halt nichts Neues. Was Neues ist immer erstmal schlecht. Und erst wenn der erste Bürger sagt, Mensch, das ist toll, und der Sachbearbeiter am Ende vielleicht noch merkt, dass es für ihn weniger Aufwand ist, dann finden die es auch gut. Ja, weil ja im Prinzip, das haben wir schon immer so gemacht und die Bürger kommen gerne zu uns, die setzen sich gerne einen halben Tag bei uns ins Amt und warten darauf, dass sie dran sind. Das finden die gut. Deswegen elektronische Bezahlen, nee, das ist ja auch so unsicher und das Geld, nee, das geht nicht. Also man sieht, da muss man schon teilweise noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und deine Anekdote zeigt ja auch, wie du schon sagst, dass die Prozesse da wirklich in einigen Kommunen noch nicht so weit sind. Also das ist nicht unbedingt, der Standard, weil wie gesagt, es gibt auch welche, die durchaus bereit sind, da mitzumachen. Aber wir erleben das ja immer wieder, dass es dann, wenn man schon im Internet bezahlt, dann doch am liebsten über Vorabüberweisung. Haben wir auch ganz gerne. Oder natürlich das Lastschriftverfahren. Und da ist natürlich spätestens seit der Umstellung auf SEPA letztes Jahr das nicht mehr so wahnsinnig geil, Lastschrift online auszuführen. Ja, aber ich glaube, Lastschrift online, das wird auch kälter gegessen, als es gekocht wird, weil Lastschrift online, eigentlich muss man ein SEPA-Mandat handschriftlich unterschrieben, das dann abheften in Papierform, das ordentlich aufheben, um nachvollziehbar zu sein und nicht nach 13 Monaten die Zahlung zurückgehen zu lassen. Ich glaube, das ist einfach im Alltag geübt, dass man das nicht braucht. Nee, das ist richtig. Das wird auch nicht passieren, dass man da, dass ein Bürger hinkommt und 13 Monate nach seiner Zahlung dann sagt, ich will meine 5 Euro wieder haben. Das wird in der Praxis nicht passieren. Trotzdem muss da eben noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden und ein Teil davon, finde ich, sollte natürlich auch von den Banken gemacht werden. Die tun ja viel. Seit Jahren gibt es Kreditkartenzahlungen. Das war ja so eins der ersten, wenn nicht das erste Zahlmittel, was man online auch verwenden konnte. Und es gibt natürlich auch diese Zahlvariante Giropay, die eigentlich relativ toll ist. Jeder, der Online-Banking macht, der kennt es. Man meldet sich dann auf seiner Bankseite an und man bezahlt seinen Beitrag, ohne dass man irgendwie großartig seine Kreditkarte zücken muss oder eben ohne, dass man in die Gefahr läuft, ein Lastschriftverfahren anzubieten. Das ist eigentlich schon eine feine Geschichte. Und gibt ja nun mittlerweile auch noch ein anderes Zahlverfahren, was ähnlich funktioniert, hoch gepriesen von den deutschen Banken in erstmaliger Zusammenarbeit, nennt sich PayDirect. Hatten wir, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Thorsten, das ist doch dein Spezialthema. Ja, ich glaube, der ein oder andere aufmerksame Zuhörer hat das ganze Thema schon mal gehört bei uns. PayDirect ist ein Thema, was sehr, sehr interessant ist, eigentlich, aber zu befürchten ist, dass es die deutschen Banken wieder mal zu spät entdeckt haben. Also die wollen jetzt gegen PayPal quasi anstinken und das geht jetzt mit PayDirect. Giropay haben sie ja schon. Zu Giropay gibt es auch gleich noch was Neues zu berichten. PayDirect, da kann ich einen Podcast empfehlen und zwar der Payment and Banking Podcast. Da verlinken wir eine Folge, die sich mit PayDirect direkt beschäftigt und 150 Tage beleuchten, also die ersten 150 Tage von PayDirect. Ich würde sagen, PayDirect kommt so mittelgut weg. Also dafür, dass das alles Banking-Menschen sind oder Bankmenschen sind, kommt es ziemlich mittelgut weg. Ja. Aber Giropay, da hast du noch eine Neuigkeit. Giropay habe ich tatsächlich Breaking News, denn ab Anfang April, also seit diesen Monats wird bei Giropay auf die Eingabe der TAN verzichtet, wenn es sich um einen Betrag bis zu 30 Euro handelt. Das heißt, man muss nicht mehr sehr umständlich seine Liste mit den TANs bereithalten oder seinen TAN-Generator oder Mobile-TAN machen, sondern alles, was bis zu 30 Euro geht, reicht es, wenn man die Login-Daten seiner Bank kennt. Und das erleichtert natürlich auch nochmal vieles, gerade wenn man unterwegs ist. Ja, Stichwort Mobile-Payment. Man sitzt im Café und denkt sich, Mensch, eigentlich wäre es doch schön, wenn ich mir jetzt noch ein schönes Computerspiel bestellen könnte. Handy gezückt, rausgesucht, 30 Euro bezahlt, nur mit Anmeldedaten und ich brauche keine TANs mehr. Tolle Geschichte und wirklich brandaktuell. Das stimmt. Haben wir denn noch was zu E-Payment? Ja, ich würde gerne noch, aber wirklich kurz auch auf PayPal eingehen. Weil wir sprechen ja über E-Payment bei Kommunen und Kreditkarte, Giropay und auch Lastschrift, das sind natürlich Verfahren, die in der Kommune dann auch mal angeboten werden. Wie ist denn mit PayPal? PayPal ist ja ein bisschen schwieriger, ist ja, da sind wir uns einig, was den Online-Payment-Markt angeht, eigentlich schon relativ weit vorne. Aber macht es denn Sinn, das auch für eine kleine Kommune in Schleswig-Holstein beispielsweise oder in Bayern anzubieten? Naja, PayPal ist halt sehr bequem, also für den Nutzer, für den Akzeptierenden eher nicht so, weil ziemlich teuer. Aber da muss einfach die Kommune überlegen, was möchte sie? Möchte sie Dienstleistungen für den Bürger bereitstellen oder wollen sie sich ihre Prozesse intern vereinfachen oder Geld sparen sogar? Also ich bin ja eigentlich eher dafür, dass man Leuten, die Dinge online machen, sogar noch einen Rabatt gibt. Und das wäre natürlich mit PayPal eher suboptimal, weil dann wird es noch teurer und es bleibt dann gar nichts mehr hängen bei der Kommune. Du sagst es, also genau das ist der Zwiespalt, weil PayPal, jeder, der schon mal als Händler sich ein PayPal-Konto zugelegt hat und darüber Geld einnehmen wollte, hat gemerkt, dass diese Gebühren, die die Kollegen da erheben, durchaus ganz schön intensiv sind. Und da bleibt von so einer 5-Euro-Meldebescheinigung eben nicht mehr dramatisch viel über für die Kommune. Dennoch, auf der anderen Seite, wie wir schon gesagt haben, das Most Trusted Payment-Modell, was man online hat, fast jeder hat ein PayPal-Konto, weil er schon mal irgendwas auf eBay verzockt hat. Es wäre natürlich genau die Überlegung, das dann auch anzubieten, weil die Bürger das eben kennen. Ja, vor allen Dingen jeder andere Online-Shop bietet es ja auch an, weil es halt so einfach ist. Ja, eben. Ja gut, ansonsten haben wir natürlich noch jede Menge interessanter Links für euch zu PayDirect, auch zu dem gerade angesprochenen Breaking News Thema mit Giropay. Der Podcast, den Thorsten erwähnt hat, das natürlich dann wie immer in den Shownotes, wer sich da noch ein bisschen intensiver einlesen möchte. Jo, und dann machen wir jetzt weiter, oder hast du noch mehr? Würde ich sagen, wir machen weiter, denn wir haben ja schon gesagt, wir waren auf einigen Veranstaltungen und da würde ich sagen, machen wir damit durch. Veranstaltungen. Ja, und da haben wir ein paar Rückblicke. Und zwar fangen wir mal an mit der CeBIT. Das ist das, was am wenigsten weit weg ist. Auf der CeBIT war ich ja und ihr habt es auch gehört, ich habe berichtet von der CeBIT. Und so wie ich berichtet habe, war das Ganze ja eher ja, deprimierend. Also das war mein Eindruck. Also es ist nichts vorangegangen und es ist nichts weiter passiert. Das ist alles eher langweilig gewesen, keine Neuigkeiten. Gerade so im Public-Bereich. Aber das sehen die einschlägigen Zeitungen und Zeitschriften anders. Und zwar... Ich wollte gerade sagen, die anderen sind da komplett andere Meinung als du, Thorsten. Entweder ich liege total falsch oder die haben die Artikel alle schon vorher geschrieben. Ich weiß es nicht. Wir verlinken auf jeden Fall die positiven Artikel, dass ihr euch ein eigenes Bild von der diesjährigen CeBIT verschaffen könnt. Aber auch da sollten wir vielleicht doch mal auf deine Spezialfolge zur CeBIT extra darauf hinweisen, dass sie eben auch dann die andere Seite der Medaille nochmal anhören können. Genau. Dann mache ich jetzt gleich weiter mit der Veranstaltung, bei der wir zusammen waren. Da haben wir auch drüber berichtet. Das war dieser Open Data Day Hackathon in München. Und ich durfte mit. Du musstest mit, ich brauchte dich. Und dieser Hackathon hat jetzt die Seite vervollständigt. Da sind jetzt noch mehr Informationen zum Hackathon hinterlegt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind auch kurz erwähnt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall verlinken wir euch das, sodass ihr das auch sehen könnt und da noch mehr Informationen zu bekommt. Dann der zweite Zukunftskongress in Bayern. Da war ich ja. Ich hatte Standdienst. Und ich hätte am liebsten Matthias hingeschickt. Aber ja, klar. Der hatte andere Aufgaben. Auf jeden Fall war ich dort beim Zukunftskongress, bei dem man sich übrigens per Fax anmelden konnte. Spannend. Ja, da sind jetzt alle Vorträge online. Ich empfehle, sich die Seite mal anzuschauen. Ganz speziell sich den Vortrag von Jens Fromm von Fraunhofer Focus mal anzuschauen. Der geht ziemlich hart ins Gericht mit der E-Government-Landschaft in Deutschland. Kurzer Einwurf, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir sind tatsächlich beim Open Data Day Hackathon namentlich erwähnt. Ah, habe ich mich nicht getäuscht? Sogar lobend erwähnt. Ja, dann machen wir weiter mit dem am weitesten entfernten Veranstaltung und zwar ist das dritte Anwenderforum für die Ausweis-App 2. Das war gleich im Januar. Und da war ich in Berlin, habe ziemlich heftig gefroren, weil mein Flieger so seltsam ging und ich viel Zeit hatte. Und da sind jetzt auch alle Vorträge online und man kann die sich anschauen und auch zu dieser Veranstaltung sich weitere Informationen holen. Du hattest quasi viel Zeit am Berliner Flughafen. Nee, am Berliner Flughafen zum Glück nicht. Ich hatte dann viel Zeit da in der Gegend, wo so wichtige Häuser sind wie die CDU-Zentrale und andere so Parteigebäude, die wichtig ausschauen. Dann ist es ja tatsächlich am aktuellen Berliner Flughafen doch nochmal spannender. Man kann sich zwar nicht setzen, aber man kann muss wenigstens nicht die CDU-Zentrale anschauen. Nee, ich musste ja da weg. Ich war ja dann schon dort vor Ort. Aber die haben mich halt nicht reingelassen. Ich war 4 Stunden zu früh. Das ist natürlich dann unglücklich. Okay, machen wir jetzt weiter mit den News. Ja, die News. Und du darfst anfangen. Die News. Und ich fange an. Und zwar gibt es jetzt eine Kooperation zwischen den Ländern Bayern und Hessen im E-Government. Vereinbart wurde dabei unter anderem, dass das Land Hessen die Nutzungsrechte von Basisdiensten, wie zum Beispiel der zentralen Authentifizierung mittels Bürgerkonto erhält. Im Gegenzug bringt Hessen dann die Erfahrung im Fall- bzw. Antragsmanagement mit Unternehmen, Kammern, Verbänden und Vereinen mit. Ich finde, das ist prinzipiell erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, dass zwei Länder zusammenarbeiten. Auch wenn ich fast der Meinung bin, dass Hessen ein bisschen mehr profitiert als Bayern. Weil dieses Bürgerkonto ist zum Beispiel schon mal eine ganz feine Geschichte. Ich denke aber auch, dass das noch ein bisschen weiter gedacht werden muss. Es bringt nichts, wenn man dann dauerhaft nur zwischen zwei, drei Ländern eine Kooperation aufbaut. Das Ganze muss bundesweit geschehen. Dass man zum Beispiel ein Bürgerkonto für ganz Deutschland hat und nicht nur eins für ein Bundesland. Also prinzipiell ein guter Schritt, aber man darf jetzt nicht drauf verharren und sich freuen und jahrelang darüber reden, wie stolz man doch ist, dass man das geschafft hat, sondern man muss weiter dran arbeiten. Ja, ich glaube, das Thema Bürgerkonto und einheitliches Bürgerkonto oder sich vertrauende Bürgerkonten, ich glaube, das müssen wir mal beleuchten hier im Podcast, weil das ist eine sehr diffizile Sache. Wir haben ja hier Föderalismus in Deutschland und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, da sollten wir mal ganz gesondert drüber sprechen. Dass es nicht einfach ist, da bin ich mir sicher, aber ich finde trotzdem, man sollte darauf hinarbeiten. Ja, wir laden uns da mal einen Experten ein und dann diskutieren wir mal ein bisschen frei von der Leber weg. Da habe ich nichts gegen. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich übergebe. Du übergibst dich, übergibst mir. Und zwar, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, fragdenstaat.de hat vor einiger Zeit mal beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages eine Liste angefordert, welche Gutachten denn da erstellt wurden. Da ist eine Liste von ungefähr 4000 Gutachten gekommen und dann haben sie gesagt, gib mal alles. Und da hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages gesagt, nö. Ja, dann hat Frag den Staat in der gewohnten Manier eine Seite aufgesetzt und die heißt Frag den Bundestag. Und da konnte man einzelne Gutachten anfordern. Das ist dann dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zu bunt geworden. Und die haben alle 4000 Gutachten an Frag den Staat geschickt. Was hat Frag den Staat gemacht? Die haben das Ganze soweit noch nicht geschehen, digitalisiert und in eine Datenbank gepackt. Und jetzt kann man sich alle 4000 wissenschaftlichen Gutachten anschauen, durchlesen, recherchieren. Und ich kann nur dazu aufrufen, sucht dort mal, ihr findet ganz bestimmt was. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Auch spannend, wenn auch nicht ganz so erfreulich, ist die nächste Geschichte, denn wir hatten eine Erpressung mit einem Tesla-Kryptrojaner. Und zwar im unterfränkischen Dettelbach. Dort wurde nämlich die ganze Serverlandschaft weitgehend lahmgelegt. Diese Schadsoftware kam ganz klassisch als Anhang einer E-Mail. Und führte dann dazu, dass auf den Servern fast alle Daten verschlüsselt wurden. Und wenn man dann auf die Daten zugreifen wollte, poppte quasi eine Nachricht auf, dass man doch bitte Lösegeld zahlen sollte, um die Daten wieder entschlüsselt zu bekommen. Ich sage nur, Locky lässt grüßen. Die Stadtverwaltung in Dettelbach hat sich dann tatsächlich dazu entschlossen, dieses Lösegeld zu zahlen. Auch wenn von den Polizeikräften eindringlichst davon abgeraten wurde. Ganz einfach natürlich, weil man nicht weiß, ob diese Daten dann nach der Lösegeldzahlung tatsächlich auch wieder entschlüsselt werden. Ganz witzig, also witzig in Anführungszeichen, Dettelbach wurde zu einer Zahlung von 1,3 Bitcoin aufgefordert. Das entspricht in etwa 490 Euro. Und dann wurde eine Firma beauftragt, das tatsächlich auch eben in Bitcoin zu bezahlen. Finde ich schon ziemlich krass, dass eine Stadtverwaltung tatsächlich sich so erpressbar macht. Und aber auch, dass es tatsächlich gelungen ist, so einen Trojaner da einzuschleusen. Weil man hat ja dann doch seine datenschutzrechtlichen Unterweisungen und weiß ja eigentlich auch, dass man aus bösen E-Mails von unbekannten Menschen keine Anhänger aufmacht. Natürlich ein bisschen geschlampt natürlich auch. Sicher, kann immer wieder mal passieren. Aber ich hoffe mal nicht, dass das Schule macht. Das hoffe ich auch nicht. Aber ich glaube, dass man in so eine Stadtverwaltung relativ einfach sowas einschleusen kann. Also das ist durchaus möglich, in der Stadtverwaltung sowas unterzubringen. Es sind auch nur Menschen, die dort arbeiten. auch wenn sie noch so eingewiesen sind im Datenschutz, ja, E-Mails sind schnell aufgemacht. Vollkommen klar. Das kann immer wieder passieren. Trotzdem bemerkenswert, dass die Stadt dann tatsächlich gesagt hat, wir zahlen dieses Lösegeld. Daten waren danach auch wieder frei, wobei es natürlich dann noch lange gedauert hat, bis wieder alles zur Verfügung stand. Und es hat sich dann bei der Analyse auch gezeigt, dass die ganze Serverlandschaft und die Architektur in Dettelbach doch nicht so optimal war. Blöd, dass es dann natürlich so rauskommt. Ja, aber mir war das klar, dass wenn die das Lösegeld bezahlen, auch freigeschaltet werden. Ich habe da jetzt schon verschiedenste Beiträge gehört und gelesen. Das ist eine richtige Industrie. Also das ist eine richtige Erpressungsindustrie. Da kann man sogar einen Call aufmachen oder ein Ticket eröffnen, wenn man ein Problem hat. Und da gibt es ganze Callcenter, die einem Hilfestellung geben, wie man das am besten macht. Die geben sogar Tipps, wo man Bitcoin herbekommt, wie man die dann am besten überweist. Oder wenn es dann doch nicht geklappt hat, helfen die einem, das Ganze wieder zu entschlüsseln. Also die wollen sich da schon ihr Geschäftsmodell nicht kaputt machen lassen. Deswegen funktioniert das auch. Ja, trotzdem. Sehr, sehr interessante Nachricht, wie ich finde. Ich würde dann wieder mal die nächste machen lassen. Ja, ich übernehme schon mal. Und zwar geht es jetzt um Schulsprengel. Und zwar, wer Kinder hat. Im Internet. Im Internet, ja. Und zwar, wer Kinder hat, wird das wissen. Die Kinder müssen irgendwann in die Schule. Und wenn es soweit ist, überlegt man sich, Mensch, in welche Schule kommt es denn jetzt? In welche soll es jetzt gehen? Welche Grundschule? Man darf sich keine aussuchen. Man darf sich auch keine Mittelschule dann später aussuchen. Sondern es gibt Schulsprengel oder sagen wir mal Schulbezirke. Da gehört man, wenn man in einem gewissen Gebiet wohnt. Wie das aufgeteilt wird, ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Da gehört man zu einer bestimmten Grundschule oder Mittelschule. Und dann geht das Kind halt dorthin. Und damit man das besser rausfinden kann, haben wieder unsere Freunde vom Bayernatlas, von der Bayerischen Vermessungsverwaltung, etwas getan und haben einen neuen Layer entwickelt. Oder das heißt eigentlich vier neue Layer. Und zwar haben die Schulsprengel für die Grund- und Mittelschulen und auch die Schulstandorte für Grund- und Mittelschulen integriert. Ja, das sind sie weit vorn. Das ist ein Dienst, den Google nicht anbietet und nicht anbieten kann, weil sie einfach nicht die Daten haben. So, ich freue mich, dass es sowas gibt. Ich freue mich, dass es Alternativen zu Google gibt und keine so schlechten Alternativen. Was ich ziemlich schade finde, ist es, dass es den Bayernatlas, logisch heißt Bayernatlas, nur in Bayern gibt und die anderen Bundesländer da außen vor sind. Wäre schön, wenn es sowas auch bundesweit gäbe, aber da steht uns wie immer die Föderation im Weg. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder bei dem föderalen Problem. Wobei du mich jetzt tatsächlich auch auf dem falschen Fuß erwischt hast, dass man gar kein Mitspracherecht bei der Schule des Kindes hat. Klar, dass man in den entsprechenden Bezirk muss, okay, soweit logisch, aber dass man gar nicht sagen kann, okay, vielleicht lieber die Schule als die Schule? Also bei der Grund- und bei der Mittelschule nicht, beim Gymnasium sieht es wieder anders aus. Ja, aber gerade Grundschule ist ja dann doch erstmal so das Erste, was man so erlebt. Und da will man schon, dass das Kind auf eine gute Grundschule kommt und nicht auf irgendeine, bloß wenn man da halt zufälligerweise wohnt. Aber gut. Ja, aber es ist nun mal so und man kann auch unter Angabe von triftigen Gründen kann man auch in eine andere Grundschule gehen, aber das macht eigentlich keinen Sinn, weil die Schulsprengel sind eigentlich immer so geschnitten, dass die Kinder einen sicheren und möglichst kurzen Schulweg haben und das ist am Anfang viel wichtiger als die Qualität der Schule, weil wenn dem Kind auf dem Weg was passiert, kann die Schule noch so gut sein, wie sie will. Wenn es nicht hinkommt, kann sie auch nichts lernen. Da hast du natürlich nicht unrecht. Gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar hat das Bundeskabinett den Herrn Schönbohm Arne zum neuen BSI-Präsidenten ernannt. Der Herr Schönbohm war früher EADS-Manager, das ist ein Rüstungskonzern, und zuletzt war er Vorsitzender im Cybersicherheitsrat. Halt, stopp, das ist nicht der Cybersicherheitsrat, sondern das ist Cybersicherheitsrat e.V. Also das hat nichts mit dem Cybersicherheitsrat zu tun, genau. Das ist ein eingetragener Verein, der verschiedene Cyber-Sachen macht. Vielen Dank für diesen Einwand. Jedenfalls ist der Herr Schönwurm nun neuer Präsident des BSI. Er folgt damit auf Michael Hange, der Ende letzten Jahres sein Amt niedergelegt hat. Und ja, was soll man jetzt dazu sagen? Viele von euch werden es vielleicht schon gehört und gelesen haben, andere wiederum nicht. Ich sage es mal ganz kurz, der Herr Schönwurm wird sehr kritisch gesehen. Wir haben da zwei schöne Artikel für euch, die wir natürlich in den Shownotes verlinken und die gerne mal angelesen werden dürfen, warum der Herr Schönwurm so kritisch gesehen wird. Ja, ich glaube, der wird von der Netzgemeinde sehr kritisch gesehen. Aber ich glaube, die Politiker sehen das ganz anders. Die Politiker sehen es eher positiv, dass der gute Mann jetzt da beim BSI Präsident ist. Ich habe ihn schon auf der CeBIT gesehen. Er war bei uns am Stand mit dem Herrn Innenminister zusammen und hat sich darum getrieben bei uns am Stand. Und konntest du einen ersten Eindruck von ihm gewinnen? Oder hast du ihn einfach nur gesehen? Ich habe ihn einfach nur gesehen, also so im Kontakt mit anderen, die ich von der Entfernung so gesehen habe, war eigentlich ganz in Ordnung, aber kann man nicht so beurteilen, wenn man nicht selber der Handelnde ist. Ja, also genau, deswegen einfach mal in den Artikel reinschauen, was da so über ihn geschrieben wird und nicht zwingend alles glauben, auch dann eine eigene Meinung bilden und ihn erstmal nach seiner Arbeit dann beurteilen. Ich mache dann mal weiter. Mach mal. Wenn ich das Stichwort Innovationskommune nenne, welche Kommune fällt dir da ein? Ich würde sagen Brandis. Richtig. Um genau zu sein, Brandis in Sachsen. Wahnsinn. Und zwar Brandis ist eher eine kleine Kommune. Und in Brandis wird jetzt ein Forschungsprojekt für innovative und digitale Bürgerbeteiligung durchgeführt. Gucke. Ja, und es sind Fragen, die beantwortet werden sollen, wie kann Teilhabe gefördert, der Austausch erleichtert und Entwicklungsprozesse transparenter gestaltet werden. Entschuldigung, wir trinken hier Bier und das stößt leider auf. Eine weitere Frage, die beantwortet wird, ist, welche Möglichkeit haben Bürger, die Lebensqualität in Brandis zu steigern und ein gerechtes Miteinander anzustreben. Gerechtes Miteinander ist gut für Sachsen. Das sollten Sie sich ganz oben anschreiben. Ich verweise auf aktuelle politische Lage. Und welche Strukturen kann die Stadt stärken und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Das klingt alles hochinnovativ. Klingt prima. Klingt prima. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeschaut. Seite sieht modern aus, leicht, nettes Design. Wie man halt heutzutage eine Website macht oder eine Community-Seite, Portalseite. Jetzt habe ich mir das mal ein bisschen recherchiert da drin und habe die Innovation gesucht. Hast du sie gefunden? Es gibt auf dieser Seite ganze zwei aktive Projekte. Und zwar, das eine ist ein Fragebogen, den man beantworten kann oder soll oder muss oder auch nicht. Und das andere ist auch von einer CeBIT-Aktion, eingescannte Postkarten, was die Bürger gut finden an Brandis. Entschuldigung. Du hast vergessen, die Mute-Taste zu drücken. Ja. Also, die Idee mit den Postkarten ist eine ganz nette. Hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Du weißt, nett ist die kleine Schwester von, ne? Jetzt lassen wir erstmal Projekt weiter. Entschuldigung. Also, ich habe gedacht, das kann ja auch nicht alles sein, die zwei Projekte, und habe da ein bisschen recherchiert. Weitergeguckt, habe mich sogar angemeldet, habe da jetzt einen Account, Zugangsdaten kann ich dir geben, das ist E-Government-Podcast-Account, kannst du dir anschauen. Habe ein Archiv gefunden, das war erst leer, habe mir gedacht, meldest dich an, guckst dann in das Archiv, immer noch leer. Das heißt, es gibt, wie gesagt, zwei Projekte. Dann habe ich mich auf der Seite ein bisschen weiter durchgeklickt und habe jetzt mal die Innovation gesucht. Man kann dort, wie halt auch in jeder anderen Community, Dinge einstellen, Dinge kommentieren, Dinge liken und auch, man kann sie disliken auch, also man kann einen Daumen hoch, Daumen runter. Das ist immerhin schon was. Also, hoffentlich fühlt sich da keiner vor den Kopf gestoßen, du. Nee, das ist ja wichtig, das ist ja ein Abstimmungsprozess. Ich finde das schon ganz wichtig, wenn man da eine Idee reinbringt, dass man positive und negative Bewertungen abgeben kann. Entschuldigung, wenn ich hier so viel huste. Es ist wieder mein Asthma, was mich jetzt im Frühling wieder heimsucht. Ja, das Ganze scheint zu einer Art sächsischen Beteiligungsnetzwerk zu gehören. Da habe ich auch einen Link rausgefunden, den machen wir mit rein in die Shownotes. Aber leider passiert auch auf den anderen Seiten nichts oder nicht viel. Da gibt es einen, das ist der sächsische Freistaat selbst, die haben da ganze 10 Projekte und alle anderen sind im niedrigen einstelligen Bereich. Es sind sogar welche dabei mit 0 Projekten. Wahrscheinlich sind die gerade erst angelegt. Aber ich habe doch noch was Cooles gefunden, was Positives gefunden. Es gibt ein Single Sign-On. Ein Single Sign-On. Das heißt, ich habe mich in Brandis registriert, in Brandis angemeldet und war auch noch in allen anderen Projekten angemeldet und hätte mich dort mit den gleichen Zugangsdaten anmelden können. Na, immerhin. Immerhin. Es geht voran. Ich kann nur hoffen, es geht weiter voran. Es ist in meinen Augen nichts Neues. Es ist so, wie man Bürgerbeteiligung macht. Ja, also ich bin mal gespannt, ob sich die Bürger von Brandis da auch wirklich so beteiligen. Weil so wie ich die Bürger von Brandis kenne oder gesagt bekommen habe, wie die sind, spiegelt das natürlich schon den Eindruck auch oder bestätigt das den Eindruck, dass da wenig Beiträge sind. Folgende kurze Geschichte dazu. Mein werter Herr Vater war mal auf Kur in Brandis. Ja, ist da auch eine Art Bürgerbeteiligung. Soweit, so gut und ist dann mit seinem Auto hingefahren und hat sich gefreut und war schönes Wetter und hat sich dann da an die Straßenecke gestellt. Und so, ich versuche das in seinen Worten wiederzugeben. Und da war ein älterer Herr oder ein Herr, der im Garten gearbeitet hat. So, und das war noch zu Zeiten, wo es noch keine Navis in den Autos gab. Also mein Vater, wie er so ist, parkt, steigt aus, schlendert fröhlich zum Gartenzaun hin. Jetzt ruft man zu, Entschuldigung, ich suche die Kurklinik. Die Reaktion des Mannes war wie folgt. Er sah meinen Vater an und er rannte in sein Haus zurück. Ich weiß leider nicht, wie dein Vater ausschaut oder wie er damals ausgeschaut hat. Eigentlich recht harmlos. Aber mir ist das in England auch so passiert, nur weil ich eine Lederjacke anhatte. Ich weiß nicht, ob er eine Lederjacke angehabt hat. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es war wohl nicht nur der eine, es waren wohl mehrere Leute. Natürlich hat er uns dann irgendwie Jahre später mal zu einem Ausflug nach Brandis eingeladen, weil es eigentlich ein schönes Städtchen ist. Und wollte uns natürlich dieses eben Gesagte demonstrieren. Wir parken also an der Straße, steigen aus, gehen zum Gartenzaun und sprechen einen Herrn oder eine Dame, ich weiß es nicht mehr, an. Und diese Dame oder dieser Herr kam dann hochmotiviert zum Gartenzaun und hat sich mit uns unterhalten. Naja, dein Vater war ja dann auch Einheimischer. Er war ja lange genug dann dort auf der Kur. das kann natürlich sein. Aber so nach dem Motto natürlich Vorführeffekt. Aber der Kommentar meines Vaters war dann, dass derjenige zugezogen sein muss. Ja, so viel zu meinen Erfahrungen mit Brandis. Ich bin ja froh, wenn ich mich auch mal einbringen kann. Die nächste Nachricht, die wir haben, die kann ich dafür relativ kurz abfassen, denn das GovData-Portal hat einen Relaunch erfahren und hat jetzt ein neues Design und neue Funktionalitäten anstatt neuer Daten. Genau das ist es aber auch. Es sieht jetzt ein bisschen hübscher aus, aber das war's auch. Naja, das GovData-Portal, muss man eins sagen, das war ja schon anfangs recht modern. Das sieht jetzt noch moderner aus. Es ist schön und ich kann nur vermuten, dass man mit diesem modernen Antlitz noch mehr Nutzer quasi auf die Seite holen möchte. Es geht natürlich nach hinten los, wenn man keine Daten zur Verfügung stellt. Da sollte vielleicht auch noch ein bisschen was passieren. Richtig. Aber immerhin. Ja, und wenn wir gerade bei Daten sind, ich mache jetzt weiter. Und zwar das BMI hat aufgrund einer Studie, jetzt lese ich schnell den Namen vor von der Studie, weil die ist wahnsinnig kompliziert, Auswirkungen der Abgabe von Daten gegen Geldleistungen in der Verwaltung unter besondere Berücksichtigung der Bundesverwaltung. Das ist eine Studie und jetzt, die hat gemacht The Potsdam Institute for E-Government. The Potsdam Institute. The Potsdam Institute. Also ich habe noch nie in meinem Leben von The Potsdam Institute for E-Government gehört und ich beschäftige mich jetzt doch schon seit längerem mit dem Thema E-Government. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr zu diesem Institut etwas sagen könnt, bitte ab in die Shownotes oder ruft uns an auf unseren Anrufbeantworter, sprecht was ein. Mich interessiert dieses Institut wirklich. Die Webseite ist leider nicht so besonders aussagefähig, außer dass sie sich mit allem Möglichen beschäftigen, was I im Namen hat, also vorm Namen, E-Government, E-Health und so weiter und so weiter. Was sie tatsächlich machen, das interessiert mich sehr stark, weil gehört habe ich von denen nur nichts. Auf jeden Fall will jetzt das BMI aufgrund dieser Studie, weil wenn das BMI auf diese Studie hört, scheint das Potsdam Institute vielleicht auch was Gutes zu sein, mehr den Zugang zu Datenbeständen des Bundes erleichtern. Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Auf jeden Fall finde ich das einen guten Schritt in Richtung Open Data. Ja, dann gerne her mit Infos, wenn ihr was darüber wisst. Das war's auch schon mit News. Machen wir doch direkt weiter mit der nächsten Kategorie, oder? Ja, dann machen wir weiter mit... Na, wo ist der Button? Allerlei. Ja, allerlei. Ach, allerlei machen wir, okay. Ach, kurios, haben wir vergessen. Na, ja, machen wir erstmal allerlei. Machen wir erstmal allerlei. Allerlei, allerlei. Allerlei haben wir ganz schön viel. Und zwar ist ja eine ziemlich viel Zeit in das Land gegangen. Und da haben wir wieder jede Menge Studien und... lesenswerte Artikel gefunden. Unter anderem zum Flüchtlingsthema Integration durch Digitalisierung oder Apps, WLAN und Co. für Flüchtlinge. Eine ganze Liste davon. Dann habe ich noch ein Projekt, auf das ich gerne hinweisen möchte. Und zwar ist es das Bundes-Git, German Law on GitHub. Das sollte man sich mal anschauen. Und zwar werden da Bundesgesetze im GitHub abgelegt und dadurch ist eine Historisierung möglich. Man kann sehen, was geändert wurde in den Gesetzen. Fun Fact zu dem ganzen Thema ist, das BMI hat gerade auf Grundlage eines Gutachtens von Capgemini einen Auftrag an die Firma CSC erteilt zur Erstellung von Prozessen zur E-Gesetzgebung. Also das Bundes-Git das Bundes-Git, das ist eigentlich aus der Community entstanden, aber das BMI hat einen Haufen Geld investiert, um erstmal von Capgemini zu analysieren zu lassen, wie denn so ein Gesetzgebungsprozess momentan analog vonstatten geht. Ist in der Tat ziemlich umfangreich, ziemlich kompliziert, sehr viel Handarbeit, sehr viel von Hand merchen und rausfinden, wer was wie wann wo geändert hat, in welcher Sitzung was besprochen wurde. Das ist doch schon recht kompliziert. Und jetzt hat CSC den Auftrag bekommen, das Ganze mal zu digitalisieren. Ich bin gespannt, was man dazu noch sehen wird. Ich habe die Anfänge jetzt auf der CeBIT 2016 gesehen. Ich bin gespannt und vielleicht kriegen wir auch noch jemanden von CSC vors Mikrofon, der uns dazu ein bisschen mehr erzählen kann. Dann haben wir einen interessanten Artikel, Staat 4.0, Kommune 1.0. Da wird so ein bisschen verglichen, dass der Staat vorwegrennt, was die Digitalisierung angeht und die Kommunen noch weit hinterherhängen. Einfach mal lesen, sich selbst Gedanken drüber machen. Dann gibt es eine Studie, Public IT Trends 2016. Wohin geht die Reise im E-Government? Auch lesenswert. Dann eine MNIST-Studie zur Digitalisierung, Schlüsselbegriffe für viele Bürger immer noch Neuland. Also da geht es tatsächlich darum, dass viele Begriffe, die man hier in der Digitalisierung verwendet, für die meisten Bürger einfach unverständlich sind. Und dann Umsetzungsstand, die Top 100 der Verwaltungsdienstleistungen. Das ist wieder eine Auflistung der 100 wichtigsten und am meisten benutzten Dienstleistungen der Kommunen. Ja, einfach anschauen. Vielleicht findet der eine oder andere sich wieder. Hier sind wir auch sehr auf Feedback bedacht. Da würden wir gerne wissen, was ihr denn so alles an Verwaltungsdienstleistungen im letzten oder in den letzten 2 Jahren so genutzt habt. Ja, Matthias, jetzt bist du wieder dran. Genau, Feedback richtig immer her damit, wie du schon sagtest, in Shownotes. Ruft uns an, schreibt uns in den sozialen Netzwerken. Bevor es soweit ist, noch ein bisschen allerlei. Einer Allensbach-Umfrage nach, das ist das Wort, was ich gesucht habe, einer Allensbach-Umfrage nach, kommt die Behördennummer 115 bei den Bürgern sehr, sehr gut an. Laut dieser Umfrage kennen 40% der Bürger diese Rufnummer, was bei der kurzen Zeit, die da ist, tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Besonders natürlich in den Pilotregionen, wo das Ganze mal gestartet wurde, aber auch die mittlerweile neu hinzugekommenen Regionen erlangen da durchaus jetzt den Bekanntheitsgrad. Ja, läuft gut für die 115. Und was in dem Fall wirklich gut ist, wir haben uns schon heute ein paar Mal über den Föderalismus aufgeregt, die geht über föderale Grenzen hinaus. Und das ist durchaus mal lobenswert. Ja, darüber hinaus haben wir noch ein Interview mit Klaus Witt vom BMI. Wir haben einen Beitrag zu Portalen mit dem schönen Beisatz Responsive or Go Home. Kann ich so unterschreiben. Wir haben eine VBW-Studie zum kommunalen E-Government. Unternehmen fordern mehr Digitalisierung. Ebenfalls sehr lesenswert. Daran schließt sich an, dass E-Government immer mehr in den Unternehmensfokus rückt. Mehrheit der Unternehmen legt Wert auf E-Government. Auch das ist eine gute Nachricht. Der Eco-Verband der Internetwirtschaft. Was muss 2016 passieren? Die haben mal die wichtigsten digitalen Weichenstellungen der Politik zusammengefasst. Und auch ein sehr interessantes Thema, E-Government in Nürnberg. Ein Statusbericht mit Mein Nürnberg ganz einfach zum Bürgerkonto. Ja, das ist das Bürgerportal der Stadt Nürnberg. Und auch da kann man sich ein Bürgerkonto sowohl mit dem Personalausweis anlegen, als auch mit Benutzername und Passwort. Sehr, sehr schön gemacht. Gerne mal anschauen. Ja, zu dem Thema E-Government und Unternehmen fällt mir ein, da müssen wir auch was tun. Da müssen wir uns mal ein paar Experten reinholen. Ich habe schon jemanden im Kopf. Die werden wir uns mal einladen zum Interview oder wir fahren einfach mal hin. Da gibt es, glaube ich, noch viel mehr Potenzial als im E-Government für Bürger. So, machen wir weiter? Machen wir weiter. Jetzt machen wir weiter mit unserem Lieblingsthema. Kurioses. Ja, und du bist dran. Nee, du darfst anfangen. Ach, ich habe natürlich den falschen Reiter geöffnet. Das ist so, wenn man digitalisiert, dann kommt man schnell durcheinander. Lass dir Zeit. Ich lasse mir Zeit, weil da kommen wir gleich zum Fridomat. Wer den braucht, hat dann auch hinterher viel Zeit. Ein tolles Thema. Ja, und zwar der Fridomat. Der Fridomat ist sogar ein eingetragenes Markenzeichen. Grabstättenwahl leicht gemacht. Und zwar gibt es den Fridomat in Lübeck. Und die werben mit dem Slogan, oder nicht mit dem Slogan, sondern der Einführungssatz dort auf der Seite lautet: Bitte nehmen Sie sich ca. 10 bis 15 Minuten Zeit und beantworten die folgenden maximal 5 Fragen. Dadurch wird Ihnen die Wahl für Ihre Wunschgrabstätte erheblich erleichtert. Ein Wahnsinn. Genau, ich habe mir den Fridomaten mal angeschaut, habe auch ein paar Fragen beantwortet. Das sind sehr lustige Fragen, ob man lieber eingeäschert werden möchte. Und wenn man eingeäschert wurde, ob man in einem Massengrab liegen möchte oder lieber in einem Einzelgrab und oder dann vielleicht lieber im Wald oder in der Stadt oder. Also, es grenzt schon an Immobilienauswahl. Es ist sehr lustig, ich kann es jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Einen wirklichen Nutzen sehe ich jetzt nicht wirklich dahinter, weil die Stadt Lübeck ist jetzt nicht so groß. Ich denke, da kennt man alle Friedhöfe oder die meisten zumindest. Und was mich an diesem Angebot auch stört, also ich kenne doch einige Lübecker. Von diesen Lübeckern, die gewöhnlich gut informiert sind aus meinem Bekanntenkreis und Familienkreis, kennt keiner dieses Angebot. Ja, ich kenne auch noch ein paar Lübecker, da werde ich dann nochmal nachfragen. ob die da schon mal was gehört haben. Aber durchaus, es ist ein bisschen schwarzer Humor. Ja? Das würde besser nach Großbritannien passen. Aber apropos Fragen und lustige Fragen. Es gibt ein neues Quiz vom BMI. Entschuldigung, BSI. Auch da hatten wir ja schon vor einigen Folgen mal das Quiz vom BSI aufgeführt und hatten festgestellt, dass die Fragen, die dort gestellt werden zum Thema Internetsicherheit, für jemanden, der mehr als zweimal im Internet war, nicht wahnsinnig schwer zu beantworten sind. Ähnlich geht es hier weiter. Diesmal geht es mehr um Apps, Verschlüsselung und Smartphones im Allgemeinen. Und auch da sind die Fragen nicht wahnsinnig schwer zu beantworten. Es gibt zwei, drei, die ein bisschen tricky sind, aber gut, eher ein, zwei. Aber der Rest ist dann durchaus ohne große Kenntnisse auch zu beantworten. Hast du den Quiz bestanden? Ich, na, selbstverständlich habe ich bestanden. 8 von 8. Wow, Streber. Hast du nicht 8 von 8? Ich habe den noch nicht gemacht. Ach, ja. Aber ich habe noch was anderes Kurioses, und zwar die Vitaco. Das ist eine Vereinigung von kommunalen Rechenzentren. Da hängt noch ein bisschen mehr dran. Vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen was drüber erklären. Und zwar die Vitaco hat einen Kalender, wo sie verschiedenste Veranstaltungen auch reinschreibt. Man kann sich das vorstellen wie so ein Google-Kalender. Läuft natürlich bei denen auf der Seite. Aber die Vitaco hat tatsächlich den Republika-Termin aufgenommen. Die Vitaco schreibt in ihren Kalender die Republika. Also ich werde ja bei der Republika da sein und mal schauen, ob ich dort bekannte Gesichter treffe aus dem ganzen E-Government-Zirkus. Ich glaube nicht, weil parallel findet nämlich vom IT-Planungsrat eine große Veranstaltung statt. Da werden die sich wahrscheinlich lieber aufhalten als auf der Republika. Es ist zu befürchten. Nächste Kuriosität, die wir gefunden haben, lässt sich eigentlich gar nicht so gut beschreiben, weil das ist ein Bild. Und das ist einfach nur lustig, wenn man das sieht. Ich versuche es trotzdem mal, einfach um mal was zu sagen. Das ging die letzten Tage auf Facebook rum. Man befindet sich scheinbar in einem Amt und man steht vor einem dieser Metallbriefkästen, der abgesperrt ist, und an diesem Metallbriefkasten ist ein Zettel montiert. Und auf diesem Zettel steht doch tatsächlich Einwurf Online-Formulare. Naja, das ist doch E-Government. Du bist zu Hause, druckst das Formular aus, füllst es mit dem Kugelschreiber aus, ordentlich, leserlich, und dann knickst du das, faltest das und bringst es in den Briefkasten ins Amt. Noch besser ist, du füllst es mit Schreibmaschine aus. Mit dreifachem Durchschlag. Wichtig ist die händische Unterschrift. Das Allerwichtigste. Wichtiger als irgendeine andere Legitimation ist die händische Unterschrift. Das ist Wichtigste seit ever. Immer. Wichtiger als die EID-Zertifikate oder ähnliches. Nur händische Unterschrift gilt. Und ich mache es gleich mal weiter. Ja, mach mal. Weil ich gerade so von EID spreche, gab es, ich sag's gleich vorweg, einen ganz, ganz tollen April-Scherz. Ich glaube, jemand, der sich nicht mit dem Thema Verwaltung oder E-Government beschäftigt, findet den April-Scherz eher nicht so witzig. Aber wir, die sich mit diesen Themen beschäftigen, finden den hervorragend. Und zwar köstlich. Sehr köstlich. Da werden wir auch in den Shownotes das Ganze schön einbetten. Und zwar gab es einen Artikel, dass die Stadt Frankfurt ihr E-Government-Angebot weiter ausbaut. Und der Personalausweis lässt sich ab sofort oder da der kommende Montag online beantragen und zu Hause ausdrucken. Sehr schön ist auch, dass die Stadtverwaltung genau erklärt, dass es neue Sicherheitsmechanismen gibt, und die werden alle auch gleich mit ausgedruckt. Es wird weiter noch ausgeführt, dass man jetzt nicht irgendwie so ein langweiliges biometrisches Passwort mehr braucht, sondern man kann durchaus auch ein Selfie nehmen, solange man gut erkennbar ist. Und man kann sogar den Personalausweis mehrfach ausdrucken, wenn man ihn verlieren sollte. Ne? War das so? Genau. Also eine sehr, sehr lustige Geschichte. Apropos Selfies. Selfies kann man heutzutage auch für Bewerbungen benutzen. Ich habe neulich eine bekommen mit Selfie vor der Bushaltestelle. Das ist schön. Siehst du, da wollte dir sagen, er braucht einen Job, weil er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss. Genau so ist es. Hm? Ja, genug zum Kuriosen. Kommen wir zu dem am Anfang schon mit Spannung erwarteten Thema. Thorsten hat sich online legitimiert. Thorsten, wofür hast du dich denn online legitimiert? Allerlei. Ja, das ist unsere, ja, das ist doch unsere Rubrik Allerlei. Nochmal, okay. Immer noch Allerlei. Ja, wieder, egal. Wieder durcheinander. Wir sind heute ein bisschen durcheinander. Wir haben halt heute zweimal Allerlei. Macht nichts. Und zwar habe ich mich online legitimiert. Ich habe bei einer Internetbank ein Konto eröffnet. Macht man ja manchmal. Habe mir da eine ausgesucht, habe lange gesucht und konnte da alles schön online bestellen. Nach ein paar Tagen kam dann ein Begrüßungspaket mit Zugangsdaten und alles Mögliche. Da wurde auch erklärt, dass dieser Medienbruch gesetzlich vorgeschrieben ist. Habe ich akzeptiert. Und dann war in diesem Begrüßungspaket neben dem ganzen Papierkram auch eine Anleitung, wie ich mich legitimieren kann. Das kann ich machen über Postident. Oder jetzt, Matthias, du hast one guess. Rat mal. Ich vermute mal nicht mit dem neuen Personalausweis. Natürlich nicht mit dem neuen Personalausweis, sondern per Videocall. Videocall? Ach, das wie damals bei der Postgeschichte, oder? Ja, ich habe das Ganze vor 2 oder 3 Jahren schon mal gesehen. Auf der CeBIT hat sowas Ähnliches eine Stadtverwaltung mal ausprobiert. Da konnte man direkt mit so einem Stadtverwaltungsmitarbeiter sprechen, auch wenn man irgendwo in der Pampa gewohnt hat. Ja, aber das geht noch viel, viel weiter. Und zwar, ich habe eine Referenznummer gekriegt und eine URL, das habe ich alles eingegeben, habe meine Daten da eingegeben. Dann habe ich eine Sitzungsnummer bekommen. Also so wie wenn man jetzt über TeamViewer, FastViewer, wie auch immer, wie man sich da so eine Sitzungsnummer habe ich bekommen. Die habe ich dann da eingetragen und plopp, poppte plötzlich ein Fenster auf mit einem Bild von einem Agenten. Hast du diese Nummer online angezeigt oder per E-Mail oder SMS oder wie kam die? Online kam die. Also die erste Referenznummer kam per Post. Ah, okay. Und dann die Sitzungsnummer, die hat es mir dann online angezeigt. Na, immerhin. Jo. Also irgendwie ein Medienbruch ist immer dabei, weil sonst kriegt man die Authentifizierung nicht hin. Beim neuen Personalausweis muss man auch einmal hingehen, um sich zu legitimieren. Und dann hat man den Ausweis mit der EID-Funktion. Gut. Also man hat einmal einen Medienbruch, immer. Und auf jeden Fall habe ich das dann, beim dritten Versuch hat es dann endlich funktioniert. Es hat mich zweimal so ein Agent angeschrien, Sie müssen das Symbol von dem Mikrofon klicken. Im Browser gibt es kein Mikrofonsymbol. Ich habe dann lange gesucht, habe verschiedene Browser benutzt, habe es dann irgendwie geschafft, habe dann auch mit denen telefoniert. Dann ging es über den Browser, dann haben die gesagt, jetzt halten Sie doch mal bitte Ihren neuen Personalausweis in die Kamera. Nein, echt? Ja, da habe ich meinen neuen Personalausweis in die Kamera gehalten und dann konnten die den zwar lesen, aber das OCR-Programm, was dahinter lief, konnte den nicht entziffern. Weil zu hell, zu dunkel, keine Ahnung. Dann bin ich mit meinem Laptop durch die Wohnung gerannt, um die richtige Beleuchtung zu finden, sodass die den Personalausweis sehen können. Und das OCR das erkennt. Funktionierte nicht, weil mit Laptop in der Hand und Ausweis vor der Kamera, das wackelt natürlich. Man kann nicht im Takt wackeln. Ja, dann haben die mir gesagt, ja, das blöd, tut mir das jetzt leid, also laden Sie doch mal die App runter und machen Sie es mit dem iPhone. Und mit dem iPhone haben Sie sogar den Vorteil, Sie haben 2 Kameras dran. Eine, die auf Sie zeigt und eine, die dann irgendwie, da können Sie besser zielen und so, geht besser. Ja, gesagt, getan, habe ich mir die App runtergeladen, ganze Zinnober nochmal. Das Ganze habe ich dann mit Laptop und App gemacht, also beides gemeinsam benutzt. Also ich habe die Sitzung irgendwie, keine Ahnung, frage mich nicht. Wäre wohl auch alles über die App gegangen, aber die App war so blöd programmiert, dass da Fenster hinter der App aufging und nicht in den Vordergrund sprang und echt doof. habe ich das mit App und Laptop gemacht. Habe dann auch meinen Ausweis fotografieren lassen, wie auch immer. Dann hat die gute Dame mich fotografiert, damit ich es auch irgendwie beweisen kann, dass ich es bin. Und dann habe ich der guten Dame gesagt und habe sie irgendwie ein bisschen aus dem Tritt gebracht und habe gesagt, so, jetzt hätte ich gern, dass sie auf meinem Ausweis, unten rechts steht die Kann, und die hätte ich gern, dass sie mir die, dass sie die schwärzen. Macht Sinn. Da hat sie gesagt, nee, eine Tann habe ich hier nicht. Die kriegen sie erst später. Ich sage, nein, es gibt die Kann, C-A-N. Ich habe jetzt hier noch einen Link, den werden wir noch mit dazu packen, damit auch jeder weiß, was die Kann ist. Die Kann ist eine fest im Ausweis verdrahtete Nummer, mit der man den Ausweis wieder freischalten kann, wenn der gesperrt wurde. Da braucht man, also man kann zweimal den falschen PIN eingeben bei der EID und beim dritten Mal muss man die Kann und die PIN eingeben. Genau. Und dann ist er wieder freigeschaltet. Ja. Da habe ich gesagt, schwärzen, weil blöd. Weil Datenschutz, und ich möchte nicht, dass das, dass diese, also das steht in allen möglichen Gesetzen drin, dass diese Kann einfach nicht rausgegeben werden darf. Dann guckt die mich an, ganz entgeistert, sagt, das geht nicht. Also wir können hier normalerweise bei vielen unserer Kunden haben wir hier eine Maske zum Schwärzen, aber das geht hier nicht. Also die Kann können wir hier nicht schwärzen. Ja, das ist schön, das werde ich mal anmerken. Hab das auch an diese Firma geschrieben, die hier diese, wie heißt, ach, ich sage nicht, wie die Firma heißt, wir verlinken das einfach nur, müssen es ja nicht zu breit treten. Keine Reaktion, hab auch über Twitter diese Firma angetwittert, keine Reaktion. Mal sehen, ich glaube, auf den Podcast wird auch keine Reaktion passieren. Vielleicht sind sie schlau und haben irgendeinen Bot laufen, wenn sie irgendwo verlinkt wurden, dass sie sich auch die Seite mal durchlesen. Mal gucken. Auf jeden Fall war das eine Experience. Da kann man über den neuen Personalausweis sagen, was man möchte. Es sei kompliziert und man braucht ein Lesegerät und man muss Software installieren und was weiß ich was alles. Aber dieses Software installieren, seinen Ausweis da reinzustecken, die PIN einzugeben, auf Enter zu drücken, ist viel, viel, viel einfacher und nervenschonender als dieses Verfahren. Dieses Verfahren ist das allerletzte und ich hoffe, dass dieses Verfahren bald wieder eingestellt wird. So. Hast du die gute Frau mal gefragt, warum sie die EID-Funktion nicht nutzen? Ja, das, wo sie wusste gar nicht, was das ist. Das überrascht mich jetzt eher weniger. Ja, also ich hatte mit 3 oder 4 verschiedenen das Vergnügen. Und ich habe alle gefragt, hey Leute, ich habe einen neuen Personalausweis, ich will das mit EID machen, das kenne ich. Ich habe alles da, das dauert 2 Minuten. Geht nicht, können wir nicht, haben wir nicht. Jo. Ja, dann eben nicht, ne? Dann eben nicht, also wenn Banken oder wenn, ich sag mal einfach, das ist ein Beispiel für die Wirtschaft, weil die haben ja auch noch andere Kunden, die haben auch noch Kunden aus der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft ein noch komplizierteres Verfahren verwendet als das EID-Verfahren, also da muss ich ehrlich sagen, hat irgendeiner in der ganzen Kette was falsch gemacht. Jo. Amen. Machen wir weiter, oder? Einen haben wir noch. Hausmeisterthemen. Und zwar wurden wir in einem anderen Podcast erwähnt, tatsächlich. Und zwar im PMC 030 eingepegelt Podcast. Nee, stimmt nicht. Doch. Nein, wir wurden im Podunion Podcast erwähnt. Und die Folge hieß PMC 030 eingepegelt. Aber habe ich das nicht so gesagt? Nö. Dann habe ich mich fälschlich ausgedrückt, denn so habe ich es gemeint. Jedenfalls sind wir da kurz vorgestellt worden. Und freuen uns, dass wir da erwähnt wurden. Ja, also ich habe da hingeschrieben und gesagt, guckt euch uns mal an. Oder hört euch uns mal an. Natürlich ist das auf deine Initiative geschehen, das ist vollkommen klar. Trotzdem freuen wir uns, dass es funktioniert hat. Und wir würden uns auch freuen, auch die Kollegen würden sich freuen, wenn ihr es euch mal anhört. Genau, also den Podunion-Podcast kann man sich immer mal anhören. Da geht's, es ist eigentlich ein Podcast über Podcasts. Da wird, ja, eigentlich ist das der, der Podcast der Podcaster in Deutschland. Da wird über ganz viel Community-Kram gesprochen, unter anderem auch über neue Podcasts. Ja, ich höre ihn regelmäßig an, um einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Ich möchte hier auch nochmal sagen, sollte uns ein Podcaster hören und unsere Expertise mal brauchen zum Thema E-Government, E-Payment, E-ID, Personalausweis, wie auch immer, wir sind gern bereit, auch in anderen Podcasts zu Gast zu sein, sowohl Matthias als auch ich, und da unsere Expertise zur Verfügung zu stellen. Würden wir tun. Genau. Dann haben wir es heute durch. Wir sind jetzt über eine Stunde. Ich werde noch ein bisschen was rausschneiden, dann kommen wir vielleicht auf eine knappe Stunde. Und dann von meiner Seite schon mal, ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich auf Kommentare und Zusendungen und Audiokommentare. Ich wünsche euch alles Gute. Matthias, jetzt bist du dran. Ich schließe mich dem an. Hinterlasst Kommentare, schreibt uns, gebt uns Feedback, ladet uns in eure Podcasts ein. Wir möchten mit euch sprechen. Genau, dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.